Die nepalesische Zeitung Gorkha Patra vom 15. Juli brachte einen Beitrag über den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete in der TVRK. Im Beitrag wurde hervorgehoben, durch den gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete habe Korea es physisch demonstriert, dass es dazu fähig sei, die USA beliebig ins Herz zu treffen. Der erfolgreiche Raketentestschuss habe den USA einen ernsten Schlag versetzt.